Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barakallahu fikum. Heute werden inşallah teala einige Namen erwähnen, die berühmt dafür sind, dass sie Ulema al-Mu'asirun sind. Ulema aus unserer Zeit. Ulema, wenn wir sagen Ulema aus unserer Zeit, dann meine ich damit nicht, dass sie jetzt momentan leben, sie sind schon gestorben, aber aus unserer Zeit in dem Sinne, wir und sie haben in gleicher Zeit gelebt, weil die sind vor 10, 15 Jahren gestorben. Okay, manche von euch nicht. Manche von euch haben die nicht gesehen, aber inshallah ta'ala werdet ihr also Namen hören, die euch bekannt sind, die ihr kennt. Und keiner, der sich Ahl Sunnah wal Jama'ah zuschreibt, kann diese Aussagen leugnen oder wie soll ich sagen, oder sie nicht beachten. Das ist unmöglich. Wenn er sagt, ich bin Ahl Sunnah und ich befolge die Ulema von Ahl Sunnah und ich respektiere Ilm und diese Aussagen von diesen Gelehrten werden auf ihn inshallah ta'ala zutreffen, sie werden ihn beeindrucken. Oder zumindest sie werden ihn dazu bringen, nachzudenken und nicht blind irgendwelche Schuyuch zu befolgen, die sich selbst den großen Ulema widersetzen, la haula wa la quwwata illa billah, wegen dieser Dunya oder wegen irgendwas anderes, la haula wa la quwwata illa billah. Wir werden inshallah ta'ala wieder so üblich ist, immer wieder eine Fetwa lesen, inshallah ta'ala. Osman, bist du dabei? Ich bin dabei, die ganze Zeit. Ah ja, barakallahu fikum. Ah ja. Heute haben wir inshallah ta'ala die erste Fetwa von Sheikh Abdurrahman bin Hassan. Er sagt: "Min al-umuri allati la yasbahu al-islam illa biha al-amal bi shara'ihi wa ahkamihi wa bil qiyam bi dhalik yakum dinu wa tastaqim al-a'mal." Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala sagt: "Von den Sachen, min al-umur allati la yasbahu al-islam illa biha, von den Sachen, ohne die es kein Islam gibt." Zu den Sachen gehört, zu den Sachen, ohne die es keinen Islam gibt, gehören Al-Amal bi Shara'ihi wa Ahkamihi, dass du nach den Gesetzen und nach den Ahkam dieser Scharia oder des Islams, dass du danach handelst. Wenn du sagst, ich bin ein Muslim, lebst aber nicht nach Scharia und handelst nicht nach den Gesetzen, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, und lebst nicht nach den Ahkam, nach den Urteilen, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat und sein Prophet alaihi salatu wassalam, oder sein Prophet alaihi salatu wassalam sie uns von Allah subhanahu wa ta'ala überliefert hat, wer danach nicht lebt, wa bil qiyami bidhalik, wa bil qiyami, dass er das also aufrecht, dass er aufrecht danach lebt und handelt, wie gesagt, yakumu dinu wa tastaqimu al a'mal, nur damit ist die Religion aufrecht und nur damit werden die Taten akzeptiert. Yastaqimul amal, yani amalun mustaqim, eine aufrechte, gerade Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala annimmt. Ist nur welche? Nur die, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Nur die, die nach Koran und Sunna ist. Jetzt, also in diesem Wort haben wir ein wichtiges oder gefährliches Wort gehört. Sharia oder Sharia. Shariatullahi azza wa jalla. Das gefährlichste Wort in unserer Zeit, was man überhaupt erwähnen kann. Das Wort Scharia, bei denen sich alle Milatu al-Kuffar, alle Umem des Kufers, haben sich versammelt, gegen Scharia zu kämpfen. Und diese Scharia ist die einzige Möglichkeit, damit du als Muslim überhaupt angesehen wirst. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Alle Kuffar sind sich einig, gegen Scharia zu kämpfen. Und nur die Scharia macht dich zu einem Muslim. Wenn du das Gesetz Allahs nicht in Tat umsetzt, bist du kein Muslim. Wenn die gegen Scharia kämpfen, sie kämpfen gegen den Islam. Und wallahi al-azim, bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit bei dem, der Verstand hat. Wallahi, einer, der Wissen hat, in Akhida, in Koran und Sunna, und etwas in der Birne hat, ihm wird klar sein, dass die Kuffar sich einig sind im Kampf gegen Islam. eigentlich ohne Wenn und Aber. Und viele haben auch muslimische Namen, aber die sind Feinde des Islams und Feinde Allahs, der Baraka wa ta'ala. Schaut zum Beispiel ein Beispiel, jetzt vor kurzem, in Mali. Ha? Die Muslime in Mali, oder ein großer Teil, haben ein Territorium von Mali, sie haben Scharia ausgerufen. Was bedeutet Scharia ausrufen? Das bedeutet, dies ist ein islamischer Staat. Sie haben aufgerufen, wir haben jetzt Azawad, dieses Territorium ist jetzt ein islamischer Staat. Wenn wir sagen islamischer Staat, das ist ein islamisches Land. Was bedeutet das? Dort regiert Koran und Sunna. Dort regiert Scharia. Ja, deswegen Türkei ist kein islamischer Staat. Bosnien ist kein islamischer Staat. Kosovo, Albanien, was weiß ich, Algerien, Ägypten, Palästina, Syrien. All das sind keine islamischen Länder. Warum? Weil sie nicht nach Scharia regieren. Ein islamischer Staat. Was ist die Definition von Darul Islam? Ja, Darul Islam, islamischer Staat. Definition bei Ahl Sunna wal Jama'a von Darul Islam ist, ist dieses Land oder dasjenige Land, das mit Scharia regiert, auch wenn die Bevölkerung alle Kuffar sind. Das ist Darul Islam. Ja? Und Darul Kufr ist dieses Land, wo nicht Koran und Sunna regieren, wo nicht Scharia regiert, auch wenn Bewohner alle Muslime sind. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aus dieser Definition von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und anderen islamischen Gelehrten verstehen wir natürlich, dass in einem Land, wir können sagen, die Bewohner in Saudi-Arabien sind alle Muslime, außer die Rafida, die in Abha leben alle Menschen, die in Saudi-Arabien leben, außer in Abha, nicht in ganz Abha, sondern einige Territorien, in Scharqiyya, dort gibt es was, Rafida, Shia, Barakallahu fikum. Können wir das sagen? Natürlich können wir das sagen. Obwohl nicht mit Koran und Sunna obwohl nicht mit Scharia in Saudi-Arabien regiert wird, kann die Bevölkerung sehr wohl Muslime sein. Wir sind nicht wie die, die sagen, halas, wenn dort nicht Koran und Sunna, alle Bevölkerung sind Kuffar. Das gilt für Länder, die niemals islamische Länder gewesen sind. Wie zum Beispiel Österreich. Stimmt das? Ja. Österreich war nie ein islamisches Land. Vielleicht waren einige Teile von Österreich unter der muslimischen Herrschaft. Ja? Aber nicht ganz. Oder was weiß ich, ganz Frankreich oder Italien zum Beispiel. Wir sagen Italiener oder die, die in Italien leben, sind Kuffar. Ja, alle. Außer wenn wir jemanden von denen sehen oder jemanden, den wir kennen oder jemand bezeugt, dass eine bestimmte Person in Italien Muslim ist. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber die Bewohner in Mekka, wir sagen, die Bewohner in Mekka sind Muslime. Ja? Warum? Weil wir Zeugen dafür sind. Wir, die dort waren und wir, die dort gewesen sind. Außer die, dessen Äußerlichkeit von Taten, Aussagen und das Herausbringen seines Glaubens an die Öffentlichkeit. Ja? Wenn es Kufr zeigt, dann bezeugen wir, er ist ein Kafir, lebt in Mekka, lebt in Kaaba, er ist Kafir. Geht das? Natürlich geht das. Versteht ihr mich, Barakallahu? Fikum. Kommen wir wieder zurück zu Mali. Die haben einen islamischen Staat aufgerufen. Eins, wo Scharia regiert. Europäische Union und die Afrikanische Union, gleich am nächsten Tag sind sich einig, dass dieser Staat nicht akzeptiert ist. Wir akzeptieren diesen Staat nicht. Ja. Würden die Muslime dort das zu einem demokratischen Staat aufrufen, würden sie es akzeptieren? Ja. Oder wenn die Herrscher in diesem Land zusammenarbeiten würden mit den Europäern, mit den Kuffar, dann würde das Land sofort akzeptiert werden. Wie zum Beispiel Kosovo. Ja. Alle Staaten der Welt haben Kosovo akzeptiert, oder nicht? Außer die Serben selber, weil das ein Teil von ihnen ist. Ja? Würde man in Kosovo Scharia ausrufen, würden alle Kuffar-Mächte dieser Welt sich an die Seite der Serben stellen, damit sie die Kosovaren, damit sie sie dem Boden gleich machen. Wir wollen ja keinen islamischen Staat im Herzen Europas. Wir wollen einen Kuffer-Staat namens Kosovo mit einer neuen europäischen Flagge. Ja? Ist das die albanische Flagge? Das ist nicht die albanische Flagge. Das ist eine europäische Flagge. La havle ve la kuvvete illa billah. De haben ihre Ehe, ihre Vorväter, ihre Großväter haben sie verraten und im Stich gelassen. La havle ve la kuvvete illa billah. Das gleiche wie Bosnien. Bosnische Flagge, wir wissen, was in Zeit des Krieges war, die bosnische Flagge anders. Diese Lilien und keine Ahnung. Ha? Oder nicht? Nachdem die Amerikaner ihnen ein neues Land gegeben haben, namens Bosnien und Herzegowina, haben sie ihnen auch eine blau-gelbe mit Sternen drauf. Blau-gelb mit Sternen. So und Sterne. Blau-gelb mit Sternen drauf. Eine europäische Flagge. Das gleiche wie Kosovo. Zuerst war es die Flagge, die rote, stolze Flagge. Und jetzt ist es eine blaue, gelbe Flagge mit Sternen drauf. Eine europäische, demokratische Flagge. La haula wala quwwata illa billah. Würden die in Mali sagen, halas, wir wollen Demokratie, wir wollen nicht Koran und Sunna und so, ganz Europa würde sie dabei unterstützen. La haula wala quwwata illa billah. Deswegen zum Beispiel Syrien. Wieso dieser ganze Chaos jetzt und dieser Nifak von Europa und von Amerika? Wieso dieser ganze Nifak? Ja? Nur weil Russland gegen einen militärischen Schlag oder Angriff ist, ja? Nur Russland. Alle anderen diskutieren, aber wir müssen angreifen, und Russland sagt nein, Putin sagt nein, und keiner darf irgendwas machen. Warum? Weil da werden Muslime abgeschlachtet, nicht Juden und nicht Christen und nicht irgendeine Kuffar. Wären das Christen, wie zum Beispiel in Sudan, alle Mächte würden sich versammeln, um... Ja? Wieso in Somalien, wieso haben sie sich alle versammelt, in Somalien zu kämpfen? Warum? Weil Nachbarland Äthiopien ist Zentrum, Herz des Christentums. In Äthiopien, meine lieben Brüder, das ist Nachbarland von Somalien, sind die ältesten christlichen Kirchen, die es gibt auf der Welt. Die ältesten. Aywa, es gibt sogar Pilgerfahrt nach Äthiopien. Die richtig guten Christen. Ha? Jerusalem. Esch. Äthiopien, in Jordanien gibt es noch irgendwelche Kirchen, Türkei ist Zentrum von Christentum, Istanbul war Zentrum von Christentum, Konstantinopel, die Stadt von dem großen Konstantin, ja, la haula wala quwwata illa billah, ein echter Christ. Zum Beispiel bei uns in Ex-Jugoslawien, die Christen oder die Serben, ja, die Orthodoxen, haben von uns den Namen Hajj genommen. Deswegen gibt es Serben, sie haben den Titel Haji. Wallah. Haji Goran, Haji Zoran, Haji Fulan, Haji. Wieso Haji? Wallahi. Weil er Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht hat. Er hat Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht und er hat den Namen Haji bekommen. Er hat Pilgerfahrt gemacht. Der Pilger sozusagen. Er hat den Titel bekommen. Wallahi, vor kurzem habe ich gesehen, eine Dokumentation über die orthodoxe Religion, also bei den orthodoxen Christen. Subhanallah, interessant. Irgendwo in Afrika, ich glaube Äthiopien, wisst ihr, wer der Priester ist? Alle Schwarze kommen zur Messe. Ja, und einer mit so einem riesigen Bart, Wallahi, und mit ganz langen Haaren, macht Vortrag und tut sie alle. Was ist er? Ein Serbe aus Serbien. Serbe, Hauptpriester in der Kirche irgendwo in Afrika. Unglaublich, subhanallah. Da, wenn es sich um Kreuz handelt, sind sich die Kuffar sofort einig. Ja? Und es ist, sallallahu alaihi wasallam, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kuffar sich versammeln, um Mali anzugreifen, die Muslime in Mali anzugreifen. La haula wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Kuffar ihre Knochen in Mali lassen, inshallah ta'ala. Damit die Hunde von Mali ihre Knochen herumtragen können. La haula wa la quwwata illa billah. USA will, die wollen Iran angreifen. Ja? Vor kurzem, ich habe es euch hier gesagt. Ja? Ich lese in den Nachrichten, Kampfschiffe haben Probleme mit den somalischen Piraten an der Küste. Ein iranischer Kampfschiff hat sich ihnen sofort angeschlossen, den Amerikanern, damit sie gemeinsam gegen somalische Piraten kämpfen. Komisch. Wallahi, Iraner jetzt mit Amerikanern zusammen beschießen somalische Piraten. Piraten. Auch wenn sie Piraten sind, sind sie Muslime, inshallah ta'ala. Ja? Und außerdem, wie ist zu dieser Piraterie überhaupt gekommen in Somalien? Wie? Jeder, der gelesen hat und recherchiert hat, tut das, inshallah ta'ala. Und schaut's. Die ganzen dieser ganze Atommüll, ja, und diese ganzen chemischen Stoffe, dieser Restmüll, diese gefährlichen Sachen, wo haben sie sie abgeladen? An der Küste von Somalien. Sie haben sie einfach, riesige Fässer, haben einfach in den Dings, in den Sand eingegraben, eingebuddelt. Die Meere haben sie, warum? Weil Somalien jahrelang, ja, seit 20 Jahren, sie haben überhaupt keine Regierung, gar nichts. Ja? Sie haben die Strände und die Meere von Somalien leer gefischt. Ja? Das, wovon sich diese Bevölkerung das waren Fischer. Das sind keine Terroristen oder irgendwelche Piraten oder irgendwelche, was weiß ich, wie dieser, solche Piraten mit Dings und mit so einem Holzbein und mit so einer Hacke und so, keine Ahnung. Nein, das sind normale Fischer, Bauer, die leben von Fisch. Sie leben von, sie ernähren damit ihre Familien. Plötzlich, die Kinder werden, wie sagt man das, abnormal geboren, wegen dieser ganzen chemischen Stoffen. Die Meere sind leer. Wovon soll er sich? Wegen wen? Wegen wen, barakallahu fikum? Wegen den Kuffar aus Europa. Ja? Sie wollen nicht ganz Afrika umkreisen, ja? Mit ihren Transportschiffen. Sie haben durch das Rote Meer einfach sich oben ein Dings, Suezkanal gegraben. Sie fahren in Ägypten, neben Israel, hopp, und kommen in das Mittelmeer. Sie haben Festland. Dort gab es kein Meer. Festland haben sie einen Kanal, Suezkanal, haben sie gegraben. Verbindung zwischen Rotem Meer und Mittelmeer. Upp, sie kommen einfach dadurch. Durch welches Territorium? Durch muslimisches Territorium. Glaubt ihr wirklich, barakallahu fikum, sie bezahlen irgendwelche, wie sagt man das, Steuern oder Reisen oder irgendwelche, diese Jamarik, Jumruk, wie nennt man das? Zoll oder so? Nix. Sie machen, was sie wollen. Und wenn sich da irgendwo Leute stellen und sagen, Allah, jetzt reicht's. Ja? Die werden bekämpft, beschossen aus Hubschraubern, Granaten und so weiter und so weiter. Und dann kommen die, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billah. Unglaublich. Unglaublich, la hawla wa la quwwata illa billah. Eigentlich wollte ich gar nicht darüber reden. Ja? Aber ehrlich gesagt, er hat mich irgendwie, wenn man sich das Ganze anschaut, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir zweifeln nicht dran. Früher oder später wird dieser Schwein Asad, Bashar al-Assad, er wird inshallah ta'ala, man wird ihn vertreiben. Er wird weggehen. Entweder er wird getötet oder er wird in irgendeinen Staat fliehen, vielleicht nach Russland oder nach Tschetschenien, zu Kadyrov. Die haben gleiche Akida, wie der da. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber die Frage ist, die Kuffar machen das absichtlich, weil Scham ist sehr wichtig. Sie wollen, dass die Menschen dort richtig leiden, dass sie richtig leiden. Und das ist ein Spiel zusammen mit den Schia, zusammen mit Assad, ja? Damit die Muslime, dass Ahli Sunnah dort richtig leidet, dass sie richtig leidet. Ja? Wenn man dann morgen sagt, wollt ihr Demokratie oder Bashar al-Assad? Die werden sagen, Demokratie, Hauptsache er ist weg. Wir nehmen alles, was ihr uns gibt. Alles, wir sind für alles bereit. Wir sind auch bereit, Islamisten auszuliefern, wenn sein muss. Hauptsache der Krieg bleibt. Hauptsache der Krieg bleibt stehen. Hauptsache kein Töten, kein Schlachten, kein Vergewaltigen. Das gleiche wie in Bosnien. Ja? Wallahi, das gleiche wie in Bosnien. Als die Muslime stark wurden und die Akida begonnen hat sich zu verbreiten, die Leute haben massenhaft begonnen zu beten, sie haben gar nicht gebetet, überhaupt nicht. Und die gebetet haben, waren irgendwelche Sufis und Darawish und irgendwelche Sekten. Massenhaft kehren die Leute zur Religion zurück, ja, und wurden immer stärker. Plötzlich kommt Amerika und sagt, alles, wir hören jetzt damit auf. Ja? Wir hören jetzt auf, Krieg ist zu Ende. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt den Muslimen, Allah befehlt ihnen, subhanahu wa ta'ala, dass sie keinen Friedensvertrag schließen, wenn sie stärker sind. Ein Friedensvertrag schließt man, wenn wir schwächer sind. Aber in diesem Fall, die Araber, die Mujahideen, die in Bosnien waren, haben gesagt, nein, Krieg hört nicht auf. Wenn der Krieg aufhört, wir sind alle weg und keiner bleibt von uns hier. Es sind Leute geblieben, die sozusagen gefesselt waren. Er hat schon geheiratet dort, hat Familie gehabt, Frau, Kinder. Ja? Die anderen haben schon gewusst, wenn Krieg aufhört hier, Das ist ein ganz anderes Spiel. Haben am Anfang das Spiel durchschaut und sind zurückgereist. Oder wo halt sie weitergereist sind. Rahimahumullahu ta'ala. Wassalamun alayhim. Heißt du Makanu. Eine Makanu, Salamun alayhim. Allahu Akbar. Egal wo sie sind. Salamun alayhim. Sag ich, wallah. Die, die geblieben sind, was hat man mit ihnen gemacht? Man hat sie deportiert nach Tunis, nach Syrien, nach Ägypten, nach Guantanamo, 6 Algerier, an einem Tag sofort nach Guantanamo. Diese Araber, weil sie haben gewusst, der Krieg darf nicht aufhören, Allah verbietet das. Warum? Weil wir sind jetzt stärker. Und alle diese Territorien, die Kroaten und Serben genommen haben, müssen die Muslime wieder zurücknehmen. Geht nicht. Krieg hört jetzt auf. La hawla wa la quwwata illa. Und das ist eine Strafe Gottes, dass Bosnien kein Land haben. Sie haben keine. Die Muslime haben kein Land. Die Nationalisten haben ein Land. Aber die Mu'minin, die haben keinen Staat. Die Mu'minin haben keinen Staat. Die ganze Welt ist inshallah ta'ala unser Staat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Der Professor sagt, die ganze Erde, der ganze Planet ist für mich sauber und ist Masjid. Kann überall beten. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und überall dort, wo du beten kannst. Alhamdulillah. Mach dir keine Sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala steht hinter allem dem, was passiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet das ganz genau. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Samir, Tabaraka wa ta'ala. Und von ihm kann man nichts verstecken. Und egal wann etwas passieren sollte, in 100, in 1000, in einer Million Jahren, Allah subhanahu wa ta'ala weiß das ganz genau, Azza wa Jal. Und wenn wir wissen, dass das so ist, Tabaraka wa ta'ala, wozu dann, dass man sich wegen irgendwas Sorgen macht? Deine einzige Sorge ist, dass du in der richtigen, dass du in den richtigen Reihen stehst. Das sollte deine Sorge sein. Alles andere überlass Allah subhanahu wa ta'ala. Dem starken, dem mächtigen Schöpfer und Herrscher des Himmels und der Erde, Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wie gesagt, in Syrien, sie werden sie noch weiter, Europa wird noch weiter gucken und schauen. Sie werden noch weiter schauen, bis richtig viele Muslime getötet werden. Erst dann werden sie kommen und sagen, halas, wollt ihr unser System? Oder wir lassen euch weiter, wie sagt man das? Schlachten. Wallahi, ich sag's euch. Falls Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Gnade lässt, dass sich dort Mujahideen organisieren. Ich sage Mujahideen. Wenn sich die in Syrien organisieren und zu einem allgemeinen Aufruf rufen. Jetzt ist die Sache, jeder kann von euch behaupten und sagen. Und wenn er das behauptet, dann hat er das Recht dazu, la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn jemand behauptet und sagt, die Sache ist noch unklar, mit wem willst du kämpfen? Mit Säkularisten? Mit Sufie? Mit Darawish? Mit Ahlul Bida? Und so weiter, mit Mushrikin, die keine Aleviten sind, aber andere Arten von Mushrikin. Es gibt hunderte Sekten in Syrien. Fragst die Brüder, die dort gelebt haben. In der Schule bringt man hier Schirk bei. Und die Bücher von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sind verboten dort. Offiziell. Du musst irgendwo unter dem Tisch suchen, damit du ein Buch von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kaufst. Das hat ihre Regierung absichtlich gemacht, weil sie wissen, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ist eine gefährliche Waffe. Wallah. Eine gefährliche Waffe. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Früher war eigentlich so ein Schwachkopf in Syrien. Er war neu in der Politik. Und die haben geredet, die Problematiken wegen dieser Islamisten und sagen, ja, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ahmed Ibn Abdul Halim, Al-Hanbali, seine Bücher sind gefährlich und so, und er spornt die Jugendlichen auf. Wisst ihr, was der Politiker gesagt hat? Wo ist das Problem? Fangen wir ihn einfach und sperren wir ihn ein. Schwachkopf, er wusste nicht, dass Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah vor fast 1000 Jahren gestorben ist. Fangen wir und sperren wir ihn ein. Allahu Mustan. Falls es das passiert, dass die Brüder sich dort organisieren und zu einem allgemeinen Aufruf in Dschihad aufrufen, wie sie das. Hinter mir liegt den Weg. Wenn sie das machen und die Leute aufrufen, wie zum Beispiel damals in Afghanistan im ersten Krieg gegen die Russen oder in Bosnien vor kurzem, Oder in anderen Ländern, wo Videobotschaften gekommen sind von den Umara, von den Führern, wie Sheikh Enver Shaban damals, als er gesagt hat, wir rufen alle Muslime auf, dass sie zu uns kommen und uns kämpfen. Wir haben eine Flagge, unsere Flagge ist klar, unsere Ziele sind klar, wir wissen, was unser Message ist. Es ist nicht, wie sagt man das, irgend so eine Suppe, Gemüsesuppe, alles ist drinnen und so. Nein, sondern unser Manhaj ist klar, unser Weg ist klar, unsere Ziele sind klar und deutlich und können sich von anderen Zielen und Manhaj und Wegen unterscheiden. Ja? Wenn das passiert, die Kuffar werden sich auf die Seite von Assad stellen. Sie werden sich auf die Seite von Assad stellen. Oder sie werden einen anderen Tagut holen, der genau so ist wie Assad, aber er hat einen anderen Namen. Keine Ahnung, Nemir oder Sieb oder Fahd oder was weiß ich was. Assad bedeutet Löwe. Nemir bedeutet Tiger. Oder sie geben, keine Ahnung, Sieb, Wolf oder Sa'leb. Das wäre das Beste. Sa'leb. Sa'leb und Mekkar. Sah? Sa'leb bedeutet Fuchs, Tilki. La haula wa la quwwata illa billah. Dann werden sie einen neuen Tagut holen und dann werden sie ihnen helfen gegen diese Terroristen. La haula wa la quwwata illa billah. Immer das gleiche Spiel. Immer das gleiche Spiel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa, nächste Fetwa von Suleiman ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, der sagt: "At-ta'a hiya al-ibada wa yajibu ikhtisasu al-khaliq subhanahu biha." ولا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا فمن أطاع مخلوقا في التهليل والتهريم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله فهو مشرك. الطاعة دي Gehorsamkeit. Wir hatten diese Fetwa, aber wir erwähnen sie schnell. Die Gehorsamkeit oder das Gehorsam gegenüber jemanden, dass du jemanden Ta, dass du jemanden gehorchst und machst, was er dir befehlt. Alles. Hier al-Ibada. Diese Gehorsamkeit ist Ibadah, Gottesdienst. Ibadah, Ibadat. Barakallahu fikum. Yajibu wa yajibu ikhtisasu al-Khaliq subhanahu wa ta'ala biha. Und es ist Pflicht, dass nur Allah, al-Khaliq, der Schöpfer, der Einzige ist, dem du gehorchst. In allen Sachen. Du gehorchst deinem Vater. Aber in allen Sachen? Nein. Nur in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala befehlt oder erlaubt. Du gehorchst deiner Mutter. Wenn sie dir etwas befehlt, du machst es sofort. Ha? In allen Sachen? Nein. Nur in den Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Wenn man dir etwas befehlt, was haram ist, sagst du nein. Mutter, Vater, Präsident, Khalifa, Sultan, Minister, Frau. Frau hätten wir wahrscheinlich an erster Stelle erwähnen sollen in unserer Zeit. Ja. Wenn Frau befehlt, mach. Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Yajibu ikhtisasu al-Khaliq subhanahu wa ta'ala biha. Ikhtisas bedeutet khas. Was bedeutet khas? Esch? Nein, khas bedeutet speziell. Ohne ausnahmslos, nur das. Also Allah ist der Einzige, das ist deine Pflicht, dass du nur ihm in allen Sachen gehorchst. Ohne zu fragen, wie, warum, weswegen gehorchst, weil das ist deine Ibadah. So betest du Allah an in Wirklichkeit. Einer, der sagt, ich bin Muslim. Allah befehlt dir, mach das, mach das, mach das, lass das, mach das nicht, mach das nicht. Wenn er nicht danach handelt, er ist kein Muslim. Bei allen islamischen Gelehrten, seit Mohammed a.s. bis zu unserer Zeit, das ist der Islam, das ist die Religion. Die Leute wollen etwas anderes. Er will unbedingt Muslim sein, aber er will nicht Allah gehorchen. Allah sagt dir, bete. Wenn der Chef dir sagt, bete, bete, ich gebe dir noch 200 Euro auf deinen Lohn. Du verdienst 1500, ich gebe dir noch 500. Aber du betest, wenn du in der Firma bist, betest du. Wallahi, du wirst es machen für Geld. Aber wenn Allah dir befehlt und sagt, du bekommst dafür Jannah und du wirst nicht in Jahannam geworfen, dann machst du es nicht. Warum? Weil du nicht an Jannah und Jahannam glaubst. Wallahi. Und noch viele Sachen, es gibt Leute, die sagen, es gibt keine Jinn, es gibt keine Geister, es gibt keine Dämonen. Und er bringt das dann seinen Kindern bei. Weil er sagt, ja, die haben Angst. Ja Rabbi, Die haben Angst, weil sie Allah nicht kennen. Wenn du ihnen beibringst, wer Allah ist, und ihnen dann sagst, es gibt Dämonen, es gibt Dschinn, es gibt Geister, also Geschöpfe, die wir nicht sehen können, aber sie sind überall um uns herum. Ha? Wenn er Allah kennt, glaubst du, er wird von irgendwelchen Dämonen und Dschinn Angst haben? Oder Shayatin oder sowas? Es gibt Shaitan. Wenn jemand sagt, es gibt keinen Dschinn, ist Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Ja? قُلْ أُوْهِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Sag, وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Sag, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart eine Sura namens Jinn, Dämonen, Dämonen. Sag, قُلْ أُوْهِيَ إِلَيَّ. Sag, mir wurde offenbart, Allah hat mir offenbart, أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ, dass mir eine Gruppe von Jinn zugehört haben, während der Prophet seinem Koran rezitiert hat. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, und sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Und er bringt seinen Kindern, es gibt keine Dschinn. Einmal hat mich einer attackiert, ein Schwachkopf, weil ich den Kindern beigebracht habe, dass es Dajjal gibt. Die haben Angst, die können nicht in der Nacht schlafen und so. Ja Rabbi, wieso bringst du nicht bei die ersten Sura von, die ersten Ayat, 10 Ayat von Surat al-Kahf, Alhamdulillah, und so weiter und so weiter. Ja, dann wird es keine Probleme geben. Dann sagst du, schau, du lernst diese 10 Ayat, das sind Allahs Worte, gesegnete Worte. Wenn du die liest, wenn Dajjal jetzt hier kommen würde, er kann dir nichts machen. Nichts. Du bringst ihm bei, dass er am Ende von seinem Gebet, bevor er Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum, sagt, was soll er sagen? Ja? Allahumma inni a'udhubika min sharri fitnati masihi Dajjal. Ja? Min sharri fitnati, dass er das sagt. Und ich nehme Zuflucht bei dir, min sharri fitnati masihi Dajjal, von der schlimmsten Fitna namens Dajjal. Und dann sagst du ihm, wenn du diese Dua machst, Allah, Dajjal kann dir nichts machen. Er hat ein Auge, ist kaputt bei ihm. Hier steht Kafir. Alle, nur die Mu'minin können das lesen. Und wenn du siehst, du wirst sofort sehen, das ist er. Ja? Und dann wird er zu dir kommen und sagen, schau, ich kann Regen vom Himmel machen, ich kann dies, ich kann das. Und du sagst, Kafir, steht zwischen deinen Augen, was willst du? Ja? Dass du das Kind, ja? Dass du aus in einem Mann machst, la haula wala quwwata illa billah. Nicht, dass du sagst, nein, es gibt keinen Dschinn, es gibt keinen Shaitan, es gibt keine. Was wird mit dem? Er wird damit aufwachsen. Und dann, wenn er einmal in die Moschee kommt und Hodja redet vom Mimber und Hodja sagt, über den Shaitan oder über die Djinn oder jemand ist von Djinn krank geworden, ja? Jemand hat Djinn in sich, irgendeiner hat ihn sicher gemacht oder hat ihn mit seinem Auge kaputt gemacht, oder er wird sagen, ja, das ist alles eine Lüge, mein Papa hat mir beigebracht, es gibt keine Dämonen. Wie willst du dann so einem, der damit aufgewachsen ist, wie willst du ihm das erklären? Die Leute glauben nicht, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. وَلَا يَجِبُ تَعَتُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِسْتِقْلَالًا. Und es ist nicht Pflicht, dass du irgendwem gehorchst auf dieser Welt, in allen eigenen Angelegenheiten. Und wir haben eins erwähnt, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, Kafir ist der, der Leute verpflichtet, jemanden zu gehorchen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala, und seinem Propheten, alayhi salatu wa salam. Ja? Wenn du zum Beispiel du kommst jetzt und sagst, es ist wajib, dass du alles machst, was dir Hodja sagt. Wajib. Was ist wajib? Wajib. Wenn du es machst, wird Allah dich dafür belohnen. Wenn du es nicht machst, wird dich Allah dafür bestrafen. Das ist also Definition von wajib, von Pflicht. Du musst auf Hodja hören. Alles, was er sagt, alles, alles. Das gibt's ja nicht. Ja. Auch diese Hodja, die rauchen, oder Schnurrbart Hodja, Allahumma stan. Diese Hodja sind klug. Viele von denen sind wirklich klug und er zieht sich schnell raus aus dem Problem. Ha? Wenn du sagst, Hodja, wieso rauchst du? Er sagt, hey, mach was Hodja sagt, aber mach nicht was Hodja macht. Ha? Er will mit dir nicht, er sagt, hey, mach das, was ich dir sage, aber mach nicht das, was ich sage. Das, was ich mache, ich weiß schon, wie ich zurechtkomme, aber mach das, was ich dir sage. La hawla wa la quwwata illa billah. Betrug. A'udhu billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Faman ata'a makhlukan, hört sich das gut an. Faman ata'a makhlukan fi tahlili wa tahrimi ghayra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-muballighan illah fahuwa mushrik. Derjenige, der jemanden von den Geschöpfen gehorcht, derjenige, der den Menschen, den Geschöpfen, den Menschen gehorcht, im Tahlil und im Tahrim, also in, wenn er etwas für halal erklärt, was Allah verboten hat, oder er erklärt etwas für haram, was Allah erlaubt hat, ja? Wer zu einem gehorcht, außer dem Propheten, al-Muballigh anillah, weil er ist der Überlieferer von Allah, der Prophet, فهو مشرك, so einer ist Mushrik, ein Götzenanbeter. Ja? Ein Götzenanbeter. Jemand kommt zu dir und sagt, Alkohol ist halal, trink, Alkohol ist erlaubt, trink, mach, mach. Und du machst es, gehorchst ihm in dieser Sache. Ja? Du bist Mushrik, weil Allah hat diese Sache, Allah hat diese Sache verboten. Aber das ist Allahs Gesetz, dass das verboten ist. Kann jemand kommen und dieses Gesetz ändern? Wer es ändert, ist ein Tagut. Wer diesen Tagut befolgt, er betet ihn an. Ist das klar? Das ist klar, Alhamdulillah. Oder er kommt und sagt, man darf nicht 4 Frauen haben. Das ist verboten. Allah hat das für halal erklärt. Für halal. Derjenige, der kommt und sagt, man darf nicht 4 Frauen haben. Ja? Er widersetzt sich Allah subhanahu wa ta'ala. Wer so ein Gesetz macht, ist ein Tagut. Wer ihn gehorcht in dieser Angelegenheit und sagt, ja, ich akzeptiere das, ist, er betet diesen Tagut an. Und er ist sein Gott geworden. Dieser Präsident oder dieser Mensch, der das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala verändert hat. Ja, Leute, würden das die Murji'a verstehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Was heißt der Murji'a? Wir sagen Murji'a, Murji'a. Aber wenn wir jemanden von ihnen sehen, dass er sowas macht, dann ist er kein Murji'a mehr, dann ist er ein Mushrik. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, die nächste Fatwa ist von Abdurrahman bin Hassan. Er sagt, Ta'atul ahbari wal ruhbani fi ma'siyati Allah ibadatun lahum min duni Allah wa min ash-shirk al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Das Gehorchen den Ahbar wal ruhban, den Priestern und den Mönchen, allgemein den Führern, dass man ihnen gehorcht, fi ma'siyati Allah, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dass du ihnen gehorchst. Ja? In Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, ibadatun lahum min dunillah. Wenn du ihnen gehorchst, du betest sie dadurch an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Du gehorchst deinen Präsidenten, du gehorchst deinen Scheich oder deinen Priester oder deinem, keine Ahnung, irhamukallah. Du gehorchst diesen Leuten in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, du betest sie auf diese Art und Weise ein. Ja? Und das gehört zu dem großen Schirk, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht verzeihen wird. Wieso wird das den Muslimen nicht erklärt? Wieso? Ja? Weil die Leute Allahs Gesetz gar nicht wollen. Ja? Sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung nicht. Ja? Und die meisten, die sich Islam zuschreiben, sind Kuffar. Ob wir das wollen oder nicht. Ja? Sagt es Allah subhanahu wa ta'ala nicht. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und die meisten von denen glauben nicht an Allah, außer sie sind auch gleichzeitig Mushrikun. Die meisten von ihnen. Die meisten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die meisten von den Menschen. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten unter ihnen, von den Menschen, die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, außer sie sind auch gleichzeitig illa wa hum mushrikun, außer sie sind auch gleichzeitig mushrikun. Ja. Jetzt wird jemand kommen und sagen, ja, aber die meisten sagen, die meisten auf dieser Welt sagen, wir glauben an Allah. Stimmt das? Wir glauben an den allmächtigen Gott. Die meisten Menschen werden das sagen. Ja? Illa wa hum mushrikun, aber sie sind mushrikun. Ja? Aber sie sind Mushrikun. Auch wenn sie sagen, wir glauben an Allah, sie sind Mushrikun. Allah bezeugt mit dieser Aya, dass die meisten Menschen Mushrikun sind. Die meisten. Warum? Weil sie das nicht? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht als den einzigen Gott der Baraka ta'ala annehmen wollen. In allen Angelegenheiten. Und ganz besonders in Fitna unserer Zeit. Fitna unserer Zeit. Problem unserer Zeit. Und das ist die Scharia. Und das Befolgen des Gesetzes Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Fitna unserer Zeit. Jeder kann in unserer Zeit kommen und sagen, das ist halal, das ist haram, das darf man nicht. Jeder Schwachkopf kann das machen. Jeder Hodja oder Sheikh oder Mufti oder was weiß ich kann kommen und sagen, das darf man nicht in Islam. Wird er zur Rechenschaft gezogen? Wird jemand kommen und sagen, komm, du hast jetzt über Islam geredet. Komm her, was sind deine Beweise? Wenn er sagt, ich habe keine Beweise, dann wird er dafür bestraft. Wenn er sagt, ich habe Beweise, klare Texte aus Koran und Sunna und Gelehrten der islamischen Umma. Ahlan wa sahlan. Nein, wallah. Egal was in der Subhanallah. Heute, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Heute ist mir eingefallen, als einige Schuyuch eine Fetwa gegeben haben, eine ganz gefährliche Fetwa. Sie war schon vor langer Zeit. Ich erwähne sie lieber nicht. Sonst wird das wird lange dauern. Das wird lange dauern, wenn ich... Al-Muhim, sie haben eine Fetwa gegeben, die wurden nie zur Rechenschaft gezogen für diese Fetwa. Dass jemand kommt und sagt, komm, ihr habt irgendwas... Ja? Nie. Warum? Heutzutage, es gibt Schuhe, die sagen, Frau darf mit Jeans auf der Straße passieren. Ja? Es gibt Leute, die sagen, ja, du darfst eine Kafira heiraten. Ohne irgendwelche Voraussetzungen, ohne irgendwelche Schurut, dass deine Religion und dein Leben und dein Stolz und dein Vermögen in Sicherheit ist. Ja? Das ist die erste Voraussetzung, wenn du eine Kafir heiraten möchtest. Ha? Weil deine Religion, Allah hat dieses Gesetz offenbart, damit es was? Damit es vier Sachen bewahrt. Ha? Damit es vier Sachen bewahrt. Oder fünf. Die Religion und den Vermögen und die Ehre und das Leben und den Verstand. Fünf davon. Fünf Sachen. Heirate eine Kafir hier. Wallahi, dein Verstand wird als erster draufgehen. Dein Vermögen sowieso. Darüber gibt es keine Diskussion. Dein Leben wird in sehr großer Gefahr stecken. Deine Religion. Allahu alam, was mit dir passiert. Ja? Allahu alam. Wenn nicht deine Religion, dann die Religion deiner Kinder. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu. Wa ni'mal wakil. Nächste Fetwa von Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Das ist für die Studenten, die studieren. Sie sagen, also er sagt, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Inna al-Hukma bima anzal Allah min tawhid al-Rububiyyah, li'annahu tanfidhu li-Hukmi Allah, alladhi huwa muktada rububiyyatihi, wa kamali mulkihi, wa tasarrufihi, wa lihada samma Allahu ta'ala al-mutabi'ina fi gayri ma anzal Allahu ta'ala arbaban li muttabi'ihim. Hört euch das an. Hukm bima anzal Allah. Hukm bima anzal Allah. Das Richten mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Min tawhidi rububiyya. Das gehört zu tawhidi rububiyya. Nicht zu tawhidi uluhiyya. Nach dieser Fetwa von Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sind die Präsidenten heute, die nicht mit Scharia regieren, sie sind schlimmer als Mushrikin, die damals in Mekka gelebt haben, in der Zeit des Propheten. Weil die Mushrikin damals, was haben sie gemacht? Sie haben Schirk in Tawhid al-Uluhiyya gemacht. Ja, aber die machen Schirk in Tawhid al-Rububiyya. Min Tawhid al-Rububiyya, sagt er. Li'annahu tanfidh li-hukmi Allah. Weil das ist das in Tat umsetzen von den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala, die er offenbart hat. Alladhi huwa muqtada rububiyyatihi wa kamali mulkihi wa tasarrufihi. Und das bedeutet was? Der Kemal, wie besetzt man Kemal? Die Vollständigkeit oder die Perfektheit von Allah subhanahu wa ta'ala Herrschaft und seinen Taten. Weil was ist Tawhid al-Rububiyya? Wer sagt mir, was ist Tawhid al-Rububiyya? Wahrscheinlichkeit in seinen Taten. In seinen Taten, in seiner Herrschaft. Das ist seine Einzigartigkeit. Ja? Allah ist der das Gesetz gemacht hat. Oder nicht? Er macht Gesetze. Das ist seine Eigenschaft. Niemand darf das machen außer er. Subhanahu wa ta'ala. Wer Gesetze machen will, wer sagen will, Haram, Halal, verboten, erlaubt, mach dies, mach das. Er will sich mit Allah gleichstellen. Und der ist ein Tagut. Der ihn befolgt in dieser Sache und gehorcht in dieser Sache und sich ihm unterwirft, er ist ein Mushrik, Anbeter vom Tagut, von einer falschen Gottheit. Deswegen, das ist Rububiyya. Allah ist der, der Gesetze macht. Und das bedeutet was? Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wie perfekt er ist, der Barak wa ta'ala, und wie perfekt er herrscht. Ja? Weil warum? Allah subhanahu wa ta'ala, der den Himmel erschaffen hat und die Erde und die Menschen und die Dschinn und die Malaika und das Sonnensystem. Ja? Und alles, was passiert auf dieser Welt, die Natur, alles, diese ganzen kosmischen Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, warum soll er den Menschen überlassen und sagen, du darfst machen, was du willst? Ja? Wenn du 10 Frauen haben möchtest, ohne zu heiraten, jeden Tag gehst du in Disco, findest du eine neue, fertig. Das Einzige, was du bezahlt hast, ist dieser Stempel, dass du wieder rein und raus gehen kannst, um zu telefonieren, weil drinnen hörst du nicht von lauter Musik. Ja. Ja, nur das musst du bezahlen. Oder eventuell ein Drink. Oder 2, je nachdem, wie viel sie verträgt. Das ist das Einzige, was du zahlen musst. Und das darfst du jeden Tag machen. Ist das erlaubt? Bei den Kuffar ist es erlaubt, die den Shaitan anbeten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Warum lasst ihr so viel? Heiden, ich habe dich gefragt, warum, Heiden, Allahu musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولهذا سمى الله تعالى المتبعون في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die متبعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. Deswegen hat sie Allah subhanahu wa ta'ala so genannt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die, denen man gehorcht und befolgt. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie Erbaben, denen genannt, die sie befolgen und gehorchen. Ittahadu, ahbarahum wa rubbanahum Erbaben min dunillah. Rab, Rububiyya, Herrscher. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie haben ihre Priester und ihre Herrscher und ihre Mönche Erbaben min dunillah genommen. Sie haben sie als ihre Herrscher, als ihre Götter, neben Allah, außer Allah subhanahu wa ta'ala genommen. Deswegen, sind diese ganzen Präsidenten und die ganzen Minister und die ganzen Tawarit, das sind Götter von denen, die in dieser Sache gehorchen und die mitmachen bei diesem Spiel, bei diesem Teufelsspiel. Wallahi, wenn du einer von ihnen bist, dann musst du wissen, du bist ein Muschrik. Ha? Du bist ein Muschrik, ein Kafir. Das allererste, was Allah dir befohlen hat, hast du dich Kufr bittahut, dass du dich von diesem Tawagit los sagst und sagst, ich will mit diesem ganzen Spiel nichts zu tun haben. Allah subhanahu wa ta'ala, der einzige Rab, Herrscher Jalla wa Ala, hat ein Gesetz offenbart. Allen Propheten. Ja, und dieses Gesetz befolge ich. Alle anderen Gesetze lehne ich ab. Ja. Jemand wird kommen, ja, aber du lebst hier, bla bla bla. All das, was wir hier nicht machen, wir machen es nur wegen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und all das, was wir machen, ja, wir werden es immer machen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das befehlt oder erlaubt. Ich habe das inshallah ta'ala gut definiert. Inshallah ta'ala. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Sprache angekommen ist. All das, was wir nicht machen, in diesem oder in einem anderen Land, wir machen das ausschließlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das verboten hat. Ja? Und all das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befehlt, oder erlaubt hat, werden wir immer machen, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Wenn wir die Möglichkeit nicht dazu haben, Allah verpflichtet uns nicht, etwas zu machen. Ha? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diese Formel, wer sie versteht, er versteht alles. Jemand kommt und sagt, ja, wenn ihr unbedingt Scharia befolgt, wieso tut ihr nicht, keine Ahnung, jemanden steinigen? Wir sagen, steinigen, das ist einzig und alleine Pflicht von einem Imam, von einem Herrscher, von einem Khalifa, von einem Sultan und nicht unsere Pflicht. Deswegen machen wir das nicht. Ja, wieso peitscht dir jemand nicht aus? Das ist nicht unsere Sache. Das ist eine Sache von Khalifa, von Emir, von Emir al-Mu'minin und Mullah. Das ist seine Aufgabe, meine nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wieso tut sie ja nicht, keine Ahnung, Leute auf der Straße ausrauben? Weil ihr Angst habt vor dem Gesetz? Nein, Wallah. Wir rauben Leute nicht aus, weil Allah uns das verboten hat. Allah hat uns das verboten, deswegen machen wir es nicht. Ja? Und Wallahi, die richtige Aqida ist die einzige Möglichkeit, einen Menschen von bösen Taten abzuhalten. Die menschlichen Gesetze werden niemals die Bösewichte von bösen Taten abhalten können. Ein Pädophiler, einer der Kinder vergewaltigt. Was ist die Strafe für so einen? 15 Jahre, 10 Jahre, 2 Jahre, lebenslänglich und? Was ist mit ihm? Nix. Er wird immer an diese Sache denken. Und er wird immer wieder zu dieser Tat greifen. Die Diebe, ich kenne sehr viele Freunde aus der Jahiliyyah. Wallahi, er ist schon dritten zum vierten Mal im Gefängnis. Wegen was? Wegen Raubüberfall, Diebstahl, schwere Körperverletzung. Schauen wir im islamischen Staat. Du hast jemanden einen Zahn raus, die bringen dich. Ja? Jetzt wird dir ein Zahn rausgeschlagen. Ja? Und dann kommt ein Spezialist, tick, ein Zahn weg. Zwei, kein Problem, zwei. Wenn der sagt, nein, ich will nicht, dass man ihm die Zähne rausschlägt, wie er mir, ich will dafür Geld. Ein Zahn, fünf Kamele. Zwei Zähne, zehn Kamele. Und so weiter und so weiter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dann werden wir sehen, du tötest jemanden. Wie viele Mörder gibt es draußen? Ja? Nie wurde nachgewiesen, dass er jemanden getötet hat. Warum? Weil die Aufgabe deines... Wie heißt dieser Lügner, der dich verteidigt? Anwalt. Seine Aufgabe ist, dich zu verteidigen, auch wenn er dabei lügen muss. Warum? Weil bei denen gibt es keine Moral oder sowas, dass er sagt, ja, es gehört sich nicht, dass man lügt. Das ist seine Aufgabe, die Sachen zu verdrehen. Auch wenn du der größte Kriminelle bist, er wird die Tatsachen verdrehen. Ja, er wollte nicht schießen, er wollte in die Luft schießen, er wollte... Ja? Egal, wo er schießen wollte. Hast du ihn getroffen? Hast du ihn getötet? Mit einer Waffe, die von Natur aus üblichkeitsweise tötet, du wirst getötet. Ja, aber ich wollte nicht auf ihn, ich wollte. Ja? Habt ihr gestritten? Ja. Wolltest du ihn verletzen? Ja, aber ich wollte ihn nicht töten, ich habe Pistole rausgenommen, ich wollte auf Fuß schießen. Du hast ihn getötet. Du wirst getötet. Du wirst nie wieder diese Möglichkeit ein zweites Mal bekommen, auf jemanden mit einer Waffe zu zielen. Aber wie viele Mörder gibt es hier? Ich selber kenne von einigen, die haben Leute getötet. In Diskotheken, in Kaffeehäusern. Nie wurde nachgewiesen, dass sie es. Er geht in die Wissen. Er hat jemanden getötet. Aber wie soll er beweisen? Er hat noch einen guten Anwalt. Zahlt richtig viel Kohle. Er lügt viel. Nein, es ist nicht so passiert. Beweisen Sie, dass er um 22 Uhr vor der Disco war. Beweisen Sie es. Und allgemein ist bekannt, dass jemand unschuldig ist, bis seine Schuld nicht bewiesen worden ist. Ja, wer hat ihn gesehen? Irgendeine Frau hat ihn gesehen. Kein Problem, die werden wir schon erledigen. Sie wird morgen gar nicht auftauchen auf die Gerichtsverhandlung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind diese Tawarit. La'anahumullah. Und die erste Pflicht ist, dass du dich von ihnen lossagst. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die nächste Fatwa von Sheikh Mohammed Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah ta'ala. Er sagt, تحكيم شرع الله وحده شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون شهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. محمد ابن إبراهيم علي شيخ. Er war der Mufti vor diesen heutigen wie heißt der Abdulaziz Ali Sheikh und vor Abdulaziz bin Baz. Er war vor denen beiden der Mufti in Saudi Arabien. Sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Aywa. Ali Sheikh. Also At-Tamimi. Ali Sheikh bedeutet Tamimi aus dem Stamm von Muhammad ibn Abdul Wahhab, ja? Ibn Sulaiman al-Tamimi. Alas. Er sagt, Tahkimu shari'illahi wahde, das Richten mit dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Shakiku ibadat illahi wahde, dune ma siwa. Shakik ist was? Was ist Shakik in der arabischen Sprache? Shakik? Nein. Shaki ist Sündiger. Shaqi ist ein Unglücklicher. Ja. Shaqiq ist, wenn er dein echter Bruder ist, oder besser gesagt, dein Bruder, bei dem ihr die gleichen Eltern habt. Mutter und Vater, das ist ein Shaqiq. Ja. Und Achul ja. Oder Achul bil der Bruder mutterlicherseits. Ihr habt nur die gleiche Mutter, aber nicht den gleichen Vater. Ja. Oder Achul Ab, der Bruder vaterlicherseits. Ja. Nur den gleichen Vater habt ihr, aber nicht die gleiche Mutter. Shaqiq in der arabischen Sprache ist, ihr habt die gleichen Eltern. Oder besser gesagt, der Bruder. Der Bruder. Schaut jetzt, wie er das Rahimullah hier erwähnt hat. Tahkimu shar'illah. Dass man mit dem Gesetz Allahs richtet. Huwa shaqiqu ibadatillah. Das ist shaqiq. Ja, das ist der Bruder von Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Dass du mit Allahs Gesetz richtest und dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, das ist das Gleiche. Nur Allah ist der Einzige, der das sein darf. Betest du jemand anderen an? Sagst du zu Buddha, ja Buddha? Oder sagst du zu, keine Ahnung, irgendeinem Shaitan, ja Shaitan? Oder dass du ihn rufst? Oder dass du dich vor ihm niederkniest? Machst du das? Nein! Du weißt, wer das macht, ist ein Muschrik, ein Kafir. Ja, der Einzige, den du anbetest, ist Allah. Das bedeutet, der Einzige, mit dessen Gesetz du richtest, ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Id madmunu shahadatain, weil die Bedeutung oder der Inhalt von shahadatain, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ja? Der Inhalt von Shahadatain ist, en yakun Allahu huwa al-ma'bud wahdahu la sharika lah, dass Allah der einzige anbetungswürdige Gott ist, la sharika lah, der keinen Partner hat. Allah ist der einzige, den man anbeten darf. Wa an yakun Rasulu sallama al-mutabi' al-muhakkim ma ja'a bihi faqat. Und der Inhalt von Shahadatain ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Mutabi' ist, der dem du alles in jeder Angelegenheit folgst. Al-Muhakim oder Muhkim, der regiert. Maja'a bihi fakat. Er, der Prophet, sein Gesetz ist das, womit wir regieren oder wonach wir leben. Fakat. Wenn du sagst, ich glaube an Muhammad, das bedeutet, alle Angelegenheiten, die er dir beigebracht hat, die er uns beigebracht hat, alle Urteile, die er gefällt hat, alayhi salatu wasalam, mit Allahs Befehl, sind für dich was? Sind dein Gesetz. Deswegen hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala geschickt. Nicht, dass du sagst, am 12. Rabiul Awal werden wir Maulid machen und singen, Tala al-Badru alayna. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir das beigebracht? Will das der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dir, dass du Maulid machst? Nein! Er will, dass du sein Gesetz befolgst. Alayhi salatu wasalam. Allah hat ihn geschickt und du hast keine andere Wahl. Barakallahu fikum. Wa la juridati suyuful jihadi illa min ajli dhalik. Und die Schwerter des Dschihads wurde nicht rausgezogen, außer wegen dieser Sache. Ein Schwert des Dschihad zieht man raus aus den aus der Scheide nur wegen dieser Sache. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige anbetungswürdige Gott ist und der einzige Gesetzgeber und der Prophet sallallahu alaihi wasallam der einzige, den man in jeder Angelegenheit befolgt und ihn nehmen wir, wenn es Meinungsverschiedenheit unter uns gibt. Ja? Weil der Prophet sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, Allah schwört auf sich selbst, sie glauben nicht, حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, bis sie dich nicht als ihren Richter in ihren Angelegenheiten nehmen. Ja? Nur deswegen hat man den Schwert des Dschihads geholt. Nur deswegen hat der Prophet den Kuffar, den Krieg erklärt. Nur deswegen, nicht wegen Erde. Ich pfeife auf die Erde. Diese Erde wird Allah subhanahu wa ta'ala eines Tages, وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا. Und diese Erde wird was? In Brösen zerbröselt werden. دَكَّنْ دَكَّا. Sie wird in Brösen zerstückelt werden. Was? Diese Erde. Wir kämpfen nicht für Erde. Wir kämpfen nicht für Wälder oder für irgendwelche Staudämme. Die haben einen Staudamm gemacht. Die haben ihnen den Namen Kemal Atatürk gegeben. Dieser Staudamm, wisst ihr, dann haben die Syrer kein Wasser. Allah, pfeif auf die Staub, pfeif auf das Ganze. Ja, das Einzige ist La ilaha illallah. Deswegen sagt der Prophet, alayhi salatu wasalam, umirtu an uqatila nas. Mir wurde befohlen, gegen die Menschheit zu kämpfen, hatta yashhadu an la ilaha illallah, bis sie mich bezeugt haben, dass es keine Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Nenn's mir einen, der sagt, dieser Hadith ist schwach, oder dieser Hadith, den kennen wir nicht, oder wir hören zum ersten Mal von dem Hadith. Gibt's jemanden? Es gibt niemanden. Es gibt nur welche, die sagen, nein, wir dürfen diesen Hadith nicht erwähnen, weil in unserer Zeit bla bla bla hin und her. Was ist los, Allahu Akbar? Wir leben in einem demokratischen Staat. Meinungsfreiheit und Redefreiheit und Pressefreiheit und was noch? Und Schwulenfreiheit gibt es auch. Du darfst alles sein, was du willst. Außer wenn es gegen die Verfassung ist. Habibi, ich sag dir was. Wenn du ein Schwuler bist und jemand greift dich an, er wird draufgehen, Habibi. Er wird der schlimmsten Strafe bestraft. Ja? Aber weil jemand dich auf der Straße angegriffen hat, weil er im Fernsehen Bin Laden gesehen hat und dann sagt, oh, wir sagen, ja, tut mir leid, er war ein bisschen, was der hat, das nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu. Letztens, die Brüder haben neue Räume gefunden für Moschee, neue Moschee, Alhamdulillah. Die wird viel größer sein als die, Bismillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Bereke geben, dass das, wenn das gut ist, inshallah ta'ala, für uns, dass wir sie nehmen. Wenn das schlecht für uns ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Räume vergessen. Al-Muhim, dieser Makler, ein Kafir, aber er war korrekt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm recht leiten. Ja, weil er korrekt war. Er hat dem Bruder gesagt, hör zu, wenn ihr geht also zu dem Besitzer, ja, dann entweder kürzt euch die Bärte oder schickt Leute, die keinen Bart haben. Weil die Leute sind wirklich erschreckt, verschreckt von den ganzen Medien und so. Er ist ein Kafir. Ja? Er sagt, die Leute haben Angst. Wenn sie dich sehen mit langem Bart und so, sie denken gleich, weißt du, es wird irgendwo knallen oder so. Ja? Deswegen schickst Leute, die keinen Bart haben und so, und dann inshallah die Sache ist vergessen. Ja. Weil die Leute haben Angst. Die haben nichts gemacht. Das steht fest, hundertprozentig. Ja. Außer, dass ihr Muslime seid. Da können wir euch nicht helfen. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Blut fließen lassen. Fi sabilihi tabaraka wa ta'ala. Fi sabilihi jalla wa ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu recht geleitet hat, dass wir sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Shahada fi sabilihi geben. Das ist die größte Nima, dass Allah dich dazu recht geleitet hat. Wie viele Leute erwähnen das nur? Er sagt, na, ich will nicht in dieser Dual also eingeschlossen sein. Also, du sagst, oh Allah, leite unsere Frauen recht. Amin. Oh Allah, leite unsere Kinder. Amin. Oh Allah, gib uns Rizq halal. Ja Allah. Ja Allah, gib uns Shahada. Ja, macht so. Allahu musta'an. Aywa. Wal-qiyamu bihi fi'lan wa tarkan wa tahkiman inda nizai. Und der Schwert des Dschihads wurde gezogen. Wegen was? Al-Qiyamu bihi. Dass man das in Tat umsetzt. Was? Fi'lan. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dass wir machen. Wa tarkan. Dass wir das verlassen, was Allah verbietet. Wa tahkiman inda nizai. Und dass wir uns mit dem, was Allah offenbart hat, dass wir damit richten, wenn es zu Meinungsverschiedenheit unter uns, wenn es dazu kommt. Ist schon erwähnt?